Kram. Und wir fangen zu dursten an. Der Klaus, der säuft schon Sonnencreme. Er meint davon wird der Durst vergehen. Den schreit er laut, hab ich vertan. Und im Ruderboot ist Bieralarm. Im Ruderboot ist Bieralarm. Der Sumpf ist leer, kein Rum mehr da. Die Sonne brennt uns auf den Arsch. Schon leer, so langsam streikt lächerlicher Arm. Im Ruderboot ist Bieralarm. Im Ruderboot ist Bieralarm. Der Sumpf ist leer, kein Rum mehr da. Die Sonne brennt uns auf den Arsch. Im Ruderboot ist Bieralarm. Der Sumpf ist leer, ein Loch im Garn. Und Kumpel Klaus dreht voll am Rad. Im Ruderboot ist Bieralarm. Der Sumpf ist leer, kein Rum mehr da. Die Sonne brennt. Das Mittelmeer, die Birne dröhnt, der Bauch ist leer. Kein Mann an Bord, es fehlt der Koch. Zu allem Übel hat er keinen Ruderboot.